Personen: Heinrich Meyer, Maler aus Bayern, aus München. Karin Schick, Zahnärztin aus Deutschland, aus Leipzig, die einen schicken Hut trägt und immer mit viel Gepäck reist. Reinhard Reinstein, Schauspieler aus Hamburg, der eine dunkle Brille trägt. Erika Richter, Rechtsanwältin aus Düsseldorf, sehr intelligent, resolut und sehr emanzipiert. Margarete Florin, Professor für Philosophie aus Österreich, aus Wien, die ein neues Buch schreibt. Inge Huber, Studentin aus Wien. Ernst, fleißig und sehr hübsch. Walter Bär, Artist, Zauberkünstler aus der Schweiz, aus Bern, der viel unterwegs ist. Barbara Berg, Archäologin aus Genf, die alte Zivilisationen sucht. Franz Brandt, Bankangestellter aus Zürich, der eine große Familie hat und in der Freizeit Flöte spielt. Rudolf Fischer, Kapitän aus Rostock, so stark wie ein Bär. Klaus Kahle, Wissenschaftler aus Halle, ein großer Fachmann, begabt und tüchtig. Hans Hase, Journalist aus Berlin, der viele Sprachen sprechen möchte. Eva Speth, Reiseführerin und Dolmetscherin aus Moskau. Dazu kommen noch Herbert Kaufmann, Geschäftsmann aus Frankfurt am Main, sehr genau und pünktlich. Helga Hübner, Sängerin aus Frankfurt an der Oder, eine schöne Frau mit Charakter. Christine Kühn, Studentin aus Köln, die gern reitet und gut Tennis spielt. Annemarie Lenz, Kinderärztin aus Salzburg, kinderlieb und überhaupt sehr lieb. Wolfgang Stein, Geologe aus Innsbruck, der Steine sammelt. Und andere.